Dann habe ich auch mitgenommen, aber die Bärbel auf den Rücken geschlagen. Erst hat Willi ihn gekriegt und der Bärbel. Meine Augen blinken.